Noch immer keine Spur von unserem Studiogast. Ich glaube, ich versuche es nochmal. Vielleicht hat er ja verschlafen. Schönen guten Tag. Hier spricht die Servicestelle der Rückversicherung der Securitas und allgemeinen Bremer und Hannoveraner landwirtschaftlichen Versicherungsschädengemeinschaft GmbH und KKG. Es ist alles schon zu spät. Mein Name ist Angelika Hippenstiel-Dingerdissen, geborene Saumagen. Was kann ich für Sie tun? Das ist kaputt, das Telefon. Lass mich mal wählen. Quatsch. Finger weg. Doch. Mies. Lass mich mal wählen. Na gut. Ja, so macht man das nämlich. Katholischer Rangierbahnhof Eisenach, Gleis 12 am Apparat. Sag ich doch, es ist kaputt. Was steht denn da eigentlich unten drauf? Erfunden durch Graf Zitzewitz. Kaputte Telefone und andere Erfindungen? Oh je, das kann ja heiter werden.